Kundgabe 2228a. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.2.1942. Jesus Christus, Träger der Wahrheit. Apostel. Jesus Christus war der Verkünder der Wahrheit und wird es bleiben bis in alle Ewigkeit. Und die ihm anhangen, werden sich auch in der Wahrheit befinden, so wie sie ihn darum bitten, also den starken Willen haben, zu wissen um die Wahrheit, die Jesus Christus den Menschen auf Erden verkündet hat. Dieser Wille aber muss sich so äußern, dass der Mensch sein Herz öffnet, um auf die Stimme Gottes zu lauschen, dass er also Gott fragen muss, nach innigem Gebet, und nun harret der Antwort, die ihm zugeht. Gott lässt kein solches Gebet unerhört, denn die in der Wahrheit zu stehen begehren, sind seine rechten Kinder, denen er sich offenbart, die er mit Freuden unterweiset, auf dass sie im rechten Wissen stehen. Was Menschen lehren, ist selten reine Wahrheit, es sei denn, sie haben die Wahrheit von Gott empfangen. Wie selten aber lassen sich die Menschen von Gott belehren, und wie selten ist daher reine Wahrheit anzutreffen, wenngleich die Lehren als Wahrheit dargeboten werden. Selbst wo die Menschen den Willen haben, Wahrheit weiterzuleiten, wird oft Irrtum verbreitet, weil sie nicht im Verband stehen mit Gott, weil sie nicht den Kontakt herstellen, der unerlässlich ist, um die Gnade der Erkenntniskraft zu empfangen. Der innige Kontakt mit Gott ist die einzige Sicherheit dafür, dass der Mensch in der Wahrheit steht, dass er Wahrheit empfängt und solche austeilen kann. Der Wille des Menschen ist jedoch erst dann völlig dem göttlichen Willen untertan, wenn er sich nur von Gott lenken lässt, wenn er sich nicht von Menschen bestimmen lässt, dies oder das zu tun, sondern er sich Gott gänzlich hingibt aus eigenem Antrieb, wenn er sich selbst gedrängt fühlt im Herzen, sich mit Gott in Verbindung zu setzen und sich ihm als sein Diener anbietet, ohne jegliche Einwirkung von außen, von der Welt oder von den Mitmenschen. Ihn muss die Liebe zu Gott antreiben, für ihn tätig zu sein. Und diese Liebe lohnet Gott. Er nimmt ihn an als Arbeiter in seinem Weinberg und bildet ihn zuerst aus, auf dass er sein Amt gut versehen kann. Er unterweiset ihn, er führt ihn ein in geistiges Wissen, denn seine Tätigkeit besteht darin, dieses Wissen zu verbreiten. Das ist der Samen, der ausgesät werden soll auf den Acker, der Frucht tragen und dereinst reiche Ernte bringen soll. Und das sind die Arbeiter im Weinberg des Herrn, die unentwegt tätig sind, den Samen, der da ist, die reine Wahrheit aus Gott, auszusäen in die Menschenherzen, auf dass er aufgehe auf gutem Boden. Denn nur der gute Samen kann gute Frucht tragen. Nur die reine Wahrheit trägt die Kraft in sich, den Menschen zu einem Gotteskind zu gestalten. Der Träger der reinen Wahrheit war Jesus Christus, und seine Lehre war das reine Wort Gottes. Es war die göttliche Liebelehre, die er nun seinen Jüngern vermittelte und sie zu seinen ersten Arbeitern in seinem Weinberg bestimmte. Denn sie waren zutiefst verbunden mit ihrem göttlichen Lehrmeister. Und sie empfingen sonach von Gott selbst immer wieder die reine Wahrheit, um sie zu verbreiten, wie es der Wille Gottes war. Amen.